Kundgabe 6474. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.02.1956. Wahrheit ist nötig zur Vollendung. Mein Geist führet euch ein in die Wahrheit. Könnet ihr annehmen, dass ich, euer Gott und Vater von Ewigkeit, euch die Wahrheit vorenthalten möchte, der ich voller Liebe bin und euch aus meiner Liebe heraus erschaffen habe? Könnet ihr annehmen, dass ich euch in einem Zustand halten möchte, der nicht vollkommen genannt werden kann, wenn ich andererseits euch das Erdenleben als Mensch gegeben habe, damit ihr zur Vollkommenheit gelanget? So wie ihr Menschen seid, seid ihr noch weit von der Vollkommenheit entfernt. Und dann auch seid ihr weit von der Wahrheit entfernt. Doch niemals ist das mein Wille, sondern ihr selbst wollet diesem mangelhaften Zustand nicht entfliehen. Da es aber mein Ziel ist, euch zu vollkommenen Wesen zu wandeln, muss auch von meiner Seite aus alles getan werden, was euch dazu verhilft. Und das Wichtigste zur Erreichung des Vollkommenheitszustandes ist das Übermitteln der Wahrheit, das Erkennen der Wahrheit und dann das Leben dieser Erkenntnis gemäß. Ihr könnet nicht vollkommen werden, solange ihr in irrigem Denken steht, denn ihr würdet dann niemals das Rechte tun, das die Vollkommenheit nach sich ziehen würde. Es muss euch zuvor die Wahrheit übermittelt werden. Dann erst ist es euch möglich, mich als die ewige Wahrheit kennen und lieben zu lernen. Und dann erst könnet ihr der Vollendung entgegengehen. Den Grad eurer Erkenntniskraft aber bestimmt ihr selbst durch den Grad der Liebe, den ihr in euch entzündet. Und darum kann das Maß von Wissen sehr verschieden sein, entsprechend dem Liebegrad. Aber es wird immer der Wahrheit entsprechen, wenn ihr nur in der Wahrheit wandeln wollet. Euer Wille allein bestimmt es, ob ihr recht oder falsch denket, ob ihr Wahrheit oder irriges Wissen vermittelt bekommt. Aber dessen könnet ihr gewiss sein, dass ich euch niemals in irrigem Denken wandeln lasse, wenn ihr tief im Herzen begehret, in der Wahrheit zu stehen. Denn so wie ihr die Wahrheit verlangt, verlangt ihr mich selbst, und diesem Verlangen werde ich immer entsprechen. Ich will, dass ihr vollkommen werdet, weil ihr dann erst selig sein könnet. Und ich will euch Seligkeiten bereiten, weil ihr meine Kinder seid, die ich liebe, weil ihr aus meiner Liebe hervorgegangen seid. Ich will, dass ihr vollkommen werdet. Glaubet ihr, dass ihr diese Vollkommenheit erreichen könnet bei irrigem Denken? Bei einem Denken, das mein Gegner auf euch überträgt, um euch der Vollendung fernzuhalten? Irrtum und Lüge ist Finsternis. Es sind Zeichen der Erkenntnislosigkeit, Folgen eures einstigen Abfalles von mir und Zeichen der Zugehörigkeit zu meinem Gegner, der alles Licht in sich zu Finsternis verkehrt hat. Ihr befindet euch also in seinem Bereich, solange ihr euch fern der Wahrheit in irrigem Denken befindet. Will ich euch nun wieder zum Licht führen? Will ich, dass ihr wieder voller Erkenntnis seid, dass ihr der Finsternis entflieht? So muss ich euch also lichtvollste Wahrheit zuführen. Und diese Wahrheit könnet ihr in aller Fülle von mir entgegennehmen. Ich werde sie immer euch austeilen, so wie ihr sie empfangen wollet. Nur euer Wille bestimmt den Lichtgrad, in dem ihr steht. Die Grundwahrheiten, die ihr nun empfanget, werden euch belehren, wie ihr zu weiterem Wissen gelangt. Die Grundwahrheit aber ist das Gesetz ewiger Ordnung, die Liebe zu mir und zum Nächsten. Und wie ihr euch nun zu diesem Gesetz einstellt, So auch wird der Grad eurer Erkenntnis sein, den ihr nun ungemessen erhöhen könnet, also in das tiefste Wissen eindringen könnet, mit meiner Unterstützung, weil ihr euch durch die Liebe mir, das heißt, meinem Urwesen angleichet und also stets heller und lichtvoller erkennen werdet, was ihr seid, woher ihr kommet und welcher Bestimmung ihr einmal nachkommen sollet, wenn ihr vollendet seid. Alles, was euch zur Vollendung dienet, könnet ihr von mir beziehen, wenn es euer Wille ist, vollkommen zu werden. Und so auch werdet ihr Wahrheit empfangen, unbegrenzt, denn die ewige Wahrheit wird euch nichts vorenthalten, auf das ihr wieder werdet, was ihr waret von Anbeginn. In höchstem Licht stehende Wesen, die unermesslich selig waren und darum wieder zur Seligkeit gelangen sollen. Amen.